Das sind die aktuellen Themen. Bessere Preise für Bauern, Themenabende zur Schwangerschaft und Nachholspiele im Bezirk. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Landwirt aus dem Landkreis haben vergangene Woche einen bundesweiten Aktionstag unter dem Motto Bessere Preise für Bauern durchgeführt. Mit der Aktion wollten die Landwirte um Verständnis bei den Verbrauchern werben und informieren. Besonderes Augenmerk lag bei der Aktion auf dem Missverhältnis von den hohen Anforderungen des Handels, etwa an Tierwohl und seiner Zahlungsbereitschaft. Das Familienservicebüro des Landkreises Nienburg möchte werdenden Eltern mit einem Informationsabend zum Thema Schwangerschaft und Geburt begrüßen. An zwei Terminen wird hierzu in das Nienburger Krankenhaus eingeladen. Im Fokus stehe dabei die Vorbereitung auf den großen Tag, so Lutz Sommerfeld vom FSB. Der Chefarzt der Gynäkologie, Dr. Alemi, wird natürlich über die Schwangerschaft und die Geburt und Vor- und Nachsorge berichten. Es werden Kinderkrankenschwestern zu Wort kommen und ihre Tätigkeitsfelder erklären. Die Elterngeldstelle des Landkreises ist dabei und gibt Informationen. Und zu guter Letzt auch noch einmal das Familienservicebüro wird dort die Arbeit im Hinblick auf die Unterstützung der jungen Familien darstellen. Während der Aufräum- und Abbauarbeiten vom Osterfeuer am Wochenende mussten Kräfte der Feuerwehr Nendorf zum Einsatz. Es galt, eine 500 Meter lange Ölspur im Bereich Bommhof bis Nordhof abzustreuen. 7 Kameraden mit 2 Fahrzeugen machten sich im Dauerregen an die Arbeit. Eine Stunde und 3 Sack Ölbindemittel später war die Straße wieder gereinigt. Nach Aussage der Feuerwehr ist der Verursacher bekannt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am Osterwochenende wurden 12 Nachholspiele in der Fußball-Bezirksliga ausgetragen. 2 Siege gab es für Tabellenführer Steimke, ein 2:0 in Uchte und ein 4:1 Erfolg in Diepholz. Ebenfalls war die SG Hoja zweimal erfolgreich. Hier gab es einen 2:0 Sieg über Twistringen und ein 3:1 gegen Neunkirchen. Der SC Uchte schlägt außerdem Tabellenschlusslicht Mörsen-Scharrendorf mit 3:2. Landesberg verliert gegen Diepholz mit 1:3 und Rakenburg kommt nicht über ein 0:0 gegen Neunkirchen hinaus. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.